doch hier, er nimm deine Angst, komm. Komm, Liebe gibt er, nimm, weil du sie brauchst, gib ihr doch Raum, find echten Frieden, komm. Erfüllt dein Leben aus und nimmt all deine Gier und Macht, mach dich frei, frei, für immer frei, komm. Freund, du brauchst ihn so, komm. Sag es ihm doch stolz, hält dich zurück, wann wagst du den Schritt, komm. Komm, hab keine Angst.